Akt 1, Szene 2. Frau Schneider tritt in das Büro ein. Sie geht zu ihrem Mann. Hans, was ist los? Wo ist Erich? Ich habe deine Notiz gefunden und bin sofort gekommen. Kommissar Gandolf weist auf einen Stuhl. Setzen Sie sich, Frau Schneider. Wir werden Erich schon finden. Frau Schneider ist unruhig. Sie schaut ihren Mann an, dann den Kommissar. Kommissar Gandolf sitzt wieder hinter seinem Schreibtisch. Also, erzählen Sie mir von Erich. Wie sieht er aus? Na ja, er ist groß, 1,75 Meter. Er hat blonde Locken und braune Augen. Trägt er eine Brille? Ja, aber nur zum Lesen und Fernsehen. Haben Sie ein Foto? Ja, warten Sie. Ich habe ein Passfoto von ihm. Sie sucht nervös in ihrer Tasche. Dann gibt sie dem Kommissar das Foto. Da, sehen Sie, das ist Erich. Ist das ein neues Foto? Ja, ziemlich neu. Jetzt hat Erich lange Haare bis auf die Schultern. Diese langen Haare. Ich habe ihm 100 Mal gesagt, er soll zum Friseur gehen. Aber er hört ja nicht auf mich. Was hatte Erich heute Morgen an? Eine alte zerrissene Jeans, wie es jetzt Mode ist. Und einen sehr weiten roten Pullover. Wieder diese zerrissene Jeans und der alte Pullover. Hat Erich eine Freundin? Eine Freundin? Aber das ist doch lächerlich. Er ist doch noch ein Kind. Er ist erst 15 Jahre alt. Frau Schneider schaut ihren Mann an, dann Kommissar Gandolf. Sie zögert, bevor sie spricht. Es ist ihr peinlich. Herr Schneider, ich rate Ihnen, nach Hause zu gehen. Erich könnte anrufen. Kommissar Gandolf steht auf, um Herrn Schneider zu verabschieden. Sicher, Sie haben recht. Bis gleich, Schatz. Ich bitte Sie, Herr Kommissar, suchen Sie meinen Sohn. Herr Schneider geht raus.